Hause tief in meinem Sessel, die Linien in mir jedes Licht, doch es stört mich nicht. Meine Träume sind so süß und in Wirklichkeit fremd. Ich handle cool und charmant, völlig ungehemmt. Meine Waffen sind rot, meine Feinde sind tot. Ich bin der Held, der in Frage Kino. Hier ist das dein Kopf!